Erster König Ahasveros verlangte Steuern. Er verlangte sie vom Festland und von den Inseln. Zweiter, der König Ahasveros zeigte seine große Macht. Er machte Mardachai zu einem wichtigen Mann. Alle diese Taten stehen in einem Buch. Es ist das Buch der Könige von Medien und Persien. Dritter, Mardachai war ein Jude. Er war der zweitwichtigste Mann nach König Ahasveros. Die Juden mochten ihn sehr. Er wollte immer das Beste für sein Volk.